Erster Gott hat uns diese Arbeit gegeben. Er war gut zu uns. Darum haben wir keine Angst. Zweiter, wir schämen uns für nichts. Wir sind ehrlich und betrügen nicht. Wir sagen die Wahrheit, damit alle Menschen vor Gott wissen, was richtig ist. Dritter, manche Menschen verstehen unsere gute Nachricht nicht. Das ist so, weil sie verloren sind. Vierter, der Teufel hat ihre Gedanken blind gemacht. Sie können das Licht der guten Nachricht nicht sehen. Dieses Licht zeigt, wie herrlich Christus ist. Christus ist wie Gott. Fünfter, wir erzählen nicht von uns selbst. Wir erzählen von Jesus Christus, dem Herrn. Wir sind eure Diener, weil Jesus es will. Sechster, Gott hat gesagt, Licht soll in der Dunkelheit leuchten. Und er hat unsere Herzen hell gemacht. Jetzt kennen wir die Herrlichkeit Gottes, die wir im Gesicht von Jesus sehen. Siebter, wir sind wie einfache Töpfe, die einen Schatz tragen. So ist klar, dass die große Kraft von Gott kommt und nicht von uns. Achter, wir haben viele Probleme, aber wir werden nicht besiegt. Wir sind traurig, aber wir verlieren nicht den Mut. Neunter, wir werden verfolgt, aber Gott verlässt uns nicht. Wir werden umgeworfen, aber wir sterben nicht. Zehnter, wir zeigen immer, dass Jesus gestorben ist. So kann man auch sehen, dass Jesus in uns lebt. Elfter, wir leben und sterben jeden Tag für Jesus. So kann man auch sehen, dass Jesus in unserem Körper lebt, der sterben wird. Zwölfter, wir leiden und sterben, damit ihr leben könnt. Dreizehnter, wir haben den gleichen Glauben wie David. Er hat gesagt, ich glaube, darum rede ich. Wir glauben auch, darum reden wir. Vierzehnter, wir wissen, dass Gott Jesus auferweckt hat. Er wird auch uns mit Jesus auferwecken und euch mit uns zusammen vor sich bringen. Fünfzehnter, alles geschieht für euch. Gott ist gut zu euch, und immer mehr Menschen danken ihm dafür. So wird Gott geehrt. Sechzehnter, darum geben wir nicht auf. Unser Körper wird schwächer, aber unser Geist wird jeden Tag stärker. Siebzehnter, unsere Probleme sind klein und dauern nicht lange. Aber sie bringen uns einen großen Schatz im Himmel, der ewig bleibt. Achtzehnter, wir sehen nicht auf die Dinge, die man sehen kann. Wir sehen auf die Dinge, die man nicht sehen kann. Denn die Dinge, die man sehen kann, sind nur für kurze Zeit. Aber die Dinge, die man nicht sehen kann, sind für immer.